Lieber Heinrich, liebe Geschwister hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Schneverdingen, mit dem heutigen Tag geht sozusagen eine Ära zu Ende. 27 Jahre, lieber Heinrich, warst du in unserer Stiftung in der Elemdiakonie tätig und dann noch 10 Jahre in den Gemeinden Schneverdingen und Torstedt sowieso, sowie außerdem auch noch fast 6 Jahre in Zeven. Das ist nicht nur eine lange, sondern auch sehr vielfältige Zeit gewesen. Und in diese Zeit hinein, da fiel natürlich nicht nur im Dienst manches Besondere, sondern auch die Zeit der Familiengründung, die Heirat mit Erika, eure 4 Kinder haben das Licht der Welt erblickt. Es ist unglaublich viel passiert. Was für ein Wort soll man an so einem Tag mitgeben? Ich bin hängen geblieben bei einem alttestamentlichen Text und sozusagen beim alten Josua. Josua, der Heerführer des Volkes Israel, war es, der Israel 40 Jahre durch die Wüste hindurch begleitet hat und sie ins verheißene Land gebracht hat. Und in dieser Zeit, in diesen 40 Jahren, gab es unglaublich viele Dinge, schöne wie auch schwierige Dinge. Da gab es die Befreiung aus Ägypten, diese wunderbare Befreiungsgeschichte mit dem Durchzug durch das Rote Meer. Da gab es den Bund am Sinai, da gab es richtige Highlights, aber da gab es auch manche Schwierigkeiten, manches Traurige. Eine ganze Generation ist in der Wüste geblieben. Es gab Aufstände gegen Mose und manche Enttäuschung. Es wäre kein Wunder gewesen, wenn Josua am Ende so dieser langen Zeit irgendwie auch ein bisschen resigniert gewesen wäre. Aber wir hören gleich auf einen Abschnitt, in dem deutlich wird, dass Josua nach dieser langen Zeit des Dienstes immer noch begeistert ist für seinen Herrn. Josua war so ein Typ Mann, der typisch Mann war, könnte man sagen. Der hat nämlich eigentlich nicht so super viel geredet. Sein Leben lang könnte man meinen, es sind nicht so sehr viele Dinge von ihm überliefert geblieben. Aber gegen Ende seines Lebens, also kurz vor seinem offiziellen Ruhestand, da hält er doch die eine oder andere Abschiedsrede. Und das, was ich jetzt vorlesen werde, ist vom sogenannten Landtag zu Sichem, wo Josua nochmal das ganze Volk zusammenholt, nachdem das Land erobert ist und nachdem er seine Aufgabe als Heerführer offiziell beendet. Und er ihnen dann zunächst nochmal ein paar Worte direkt von Gott mitgibt und dann auch seine persönlichen Schlussfolgerungen. Und ich lese uns jetzt aus Josua 24 von Vers 11, wo erst nochmal die Geschichte von aus Gottes Sicht ein bisschen beschrieben wird. Und ab Vers 14 zieht der Josua dann so seine Schlussfolgerung. Da sagt also Gott zum Volk: Dann habt ihr den Jordan überschritten und seid bis vor Jericho gekommen. Auch die Einwohner Jerichos kämpften gegen euch, aber ich gab sie in eure Hand und ebenso alle anderen Einwohner des Landes, die Amoriter, Persiter, Kanaaniter, Hethiter, Girgashiter, Hiviter und Jebusiter. Ich sandte einen gewaltigen Schrecken vor euch her. Der vertrieb sie vor euch, genau wie zuvor die beiden Amoriterkönige auf der anderen Seite des Jordans. Mir habt ihr das zu verdanken und nicht eurem Schwert und eurem Kriegsbogen. Dann gab ich euch dieses Land, um das ihr euch nicht gemüht habt, und seine Städte, die ihr nicht gebaut habt. Ihr wohnt da drin und esst Trauben von Weinstöcken und Oliven von Bäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Darum, das ist jetzt die Schlussfolgerung Josuas, nehmt nun den Herrn ernst und ehrt ihn vor Josua vor. Dient ihm mit ganzer Treue. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und in Ägypten, die ihr dort verehrt habt, und dient dem Herrn. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann entscheidet euch heute, wem sonst ihr dienen wollt, den Göttern, die eure Vorfahren im Lande jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. Das Volk antwortete: Wie kämen wir dazu, dem Herrn zu verlassen und anderen Göttern zu dienen? Der Herr, unser Gott, hat unseren Väter aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt, und wir kennen all die staunenerregenden Wundertaten, die er dabei vollbracht hat. Auf dem ganzen Weg hierher, quer durch das Gebiet fremder Völker, hat er uns beschützt. Vor uns her hat er alle Völker vertrieben, auch die Amoriter, die früher hier wohnten. Darum wollen wir dem Herrn dienen. Er allein ist unser Gott. Zweimal kommt das vor, einmal von Josua allein und dann von dem Volk. Wir wollen dem Herrn dienen. Und darum soll es gehen. Ich will dem Herrn dienen, auch in Zukunft. Warum? Zum einen, weil er Wort gehalten hat. Gott sagt es dem Volk nochmal, führt es vor Augen. Ich gab euch dieses Land, um das ihr euch nicht bemüht habt, und seine Städte, die ihr nicht gebaut habt. Das war genau das Versprechen, was Gott dem Volk Israel gegeben hatte, kurz nachdem er sie auch aus Ägypten geführt hatte, aus der Sklaverei befreit hatte. Gott ist derjenige, der das hält, was er verspricht. Das ist eigentlich so ein ganz wichtiges Fazit, was der Josua im Rückblick auf seinen Dienst hat. Gott ist einer, der Wort hält. Er ist jemand, auf den man sich verlassen kann. Und ich hoffe und denke, Heinrich, dass bei all dem, was schön und schwer war, da kann man ja immer ganz unterschiedliche Blickwinkel haben, unterschiedliche Dinge auch rausgreifen, auch wenn wir auf unser eigenes Leben blicken, aber dass wir auf das schauen, wo Gott wirklich seine Treue in besonderem Maße gezeigt hat. Ich habe im letzten Jahr die Gelegenheit gehabt, mit verschiedenen Leuten zu sprechen, die so gerade frisch in Ruhestand gegangen sind. Und ich erinnere mich da an manches gute Gespräch und an einen Kollegen, der da gesagt hat, ich verdanke dem Dienst persönlich sehr viel. Wir dürfen Gott bei seiner Arbeit zuschauen, hat er beschrieben. Ich finde, das ist auch eine schöne Beschreibung, ne? Wir dürfen zuschauen, wie Gott Dinge tut. Wie er das hier auch sagt, nicht ihr habt das alles erreicht mit der Eroberung, sondern ich habe das für euch getan. Dass er uns dabei natürlich auch benutzt und gebraucht, das ist klar. Aber wir müssen immer wieder die Frage in unserem Leben stellen, wie wir das werten, welches Fazit wir von dem ziehen, was wir dort erlebt haben. In deinem eigenen Dienstleben hast du ja manche Herausforderung persönlich, aber auch im Dienst gehabt. Da war zum Beispiel auch in dieser Dienstzeit ja auch der plötzliche Tod deiner lieben Frau Erika. Und ich muss sagen, ich denke immer noch mit unheimlich großem Respekt daran, wie du diesen schweren Verlust verarbeitet hast, ohne darüber irgendwie bitter zu werden oder daran zu zerbrechen. Ich denke auch an die Situation der Gemeinden, in denen du deinen Dienst aufgenommen hast. Das waren ja, das kann man ja, glaube ich, mal ganz offen sagen, waren ja überall nicht ganz leichte Situationen, sondern Situationen, wo es auch Krisen gegeben hat, und du hast mit deiner positiven Art und mit deiner Art auch einfach voranzugehen und es wirklich positiv zu nehmen, einfach da auch einen ganz wichtigen Dienst getan. Wenn ich dann noch daran denke, dass du einer der wenigen Pastoren bist, die ja den Mut hatten, sich auch auf ein Dreiergebiet einzulassen. So, ne? Also zunächst einmal 4 Jahre Schneverding und Tostedt. So als wenn das Langeweile auslösen würde, wenn man nur in 2 Gemeinden tätig wäre, hat der Heinrich sich dann bereit erklärt, auch die damals sehr schwierige Situation in Zeven sich da auch noch mit drum zu kümmern. Und das ist schon etwas, was absoluten Respekt da auch meinerseits von uns nochmal wirklich abverlangt. Das ist richtig stark, dass du das gemacht hast und dass du dich nicht vor Schwierigkeiten da gescheut hast. Und ich glaube, dass man auch sagen kann, die Gemeinden wollen ja alle jetzt in unterschiedlicher Konstellation für sich selbst weitermachen und können das auch. So, und das ist irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass Gott Segen geschenkt hat in den vergangenen Jahren. Und ich wünsche dir, dass du immer wieder den positiven Blick auf das Gute, was Gott getan hat, dass du den behältst. Typisch ist dafür Heinrich, finde ich, sein spezieller Gruß, den gibt es sonst, also den finde ich bei keiner E-Mail, aber du schließt auf deine E-Mail ab mit dem Gruß, kennt ihr den? Was? Viel Gutes, genau. Ne? Also das hat auch so diesen positiven Touch. Ja, Gott hat viel Gutes vor mit dir, auch in Zukunft. Darum, ich will dem Herrn dienen. Warum? Ein zweiter Gedanke, weil der Dienst mich zu ihm gezogen hat. Wenn wir danach fragen, was der Dienst für Gott verändert, dann mag es da durchaus unterschiedliche Entwicklung geben. Es gibt Menschen, die, wo im Dienst für Gott im Laufe der Jahre so die innere Diskrepanz wächst zu dem, was sie eigentlich tun. Wo man weiter zwar engagiert ist, dabei ist, aber sich selber so ein bisschen innerlich zurückzieht oder wo so eine Diskrepanz aufkommt in dem Sinne, stimmt das, was ich der anderen sage, eigentlich auch für mich selber? Peter Strauch hat mal dieses Buch geschrieben, Wer bin ich, wenn ich wenn mich keiner sieht? Und da geht es darum, dass unser inneres und äußeres Leben wirklich übereinstimmen. Und auch das Buch, was du geschenkt bekommen hast, geht so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung, um dieses authentische Leben mit Jesus. Bei Josua ist keine Diskrepanz in seinem Dienst aufgekommen zwischen dem, was er anderen gesagt hat und was er selbst gelebt und geglaubt hat. Josua, da muss man ja sagen, da war schon der Name das Programm. Josua bedeutet ja, Gott rettet, Gott hilft, ist ja so die alttestamentliche Variante vom neutestamentlichen Jesusnamen. Er durfte erleben, wie Gott sein Volk aus der Gefangenschaft erlöst hat und dabei die Weltmacht Ägypten in die Knie gezwungen hat. Er durfte viel Zeit verbringen im sogenannten Zelt der Begegnung, der Stiftshütte, um über das Gesetz Gottes nachzudenken. Er durfte wirklich viel erleben. Und wenn man beurteilen will, wie diese Dinge ihn verändert haben, dann sind das ja ganz oft die Krisen im Dienst oder im Leben, die erkennen lassen, wie steht denn jetzt so sozusagen ein Mensch? Wie tickt er wirklich? Was ist dem wirklich wichtig? Und so die größte Krise war vermutlich die Situation bei Josua, als er mit den anderen 11 Kundschaftern das Land erkundet hat, das verheißene Land Kanaan. Auf einmal sagen 10 von denen, wisst ihr was, ist echt ein super Land, in das wir da gehen sollen, aber wir lassen es besser bleiben, weil wir schaffen das einfach nicht. Wir kriegen das nicht hin. Das war eine ganz schwierige Situation. Und in dieser Situation war Josua einer neben Kaleb, der sich auf das verlassen hat, was Gott ihnen verheißen hat. Er hat zusammen mit ihm gesagt, das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes, sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr bei. Habt also keine Angst. Uns steht der Herr bei. Wenn wir uns anschauen, was sich so wie Josua sich verändert hat durch den Dienst für seinen Gott, dann kann man eben 2 Dinge feststellen. Zum einen, dass er einer war, der sich im Laufe der Zeit immer besser im Gesetz Gottes auskannte, weil er viel Zeit damit verbracht hat, der aber vor allem auch Gott vertraut hat, dass er wirklich das hält, was er verspricht. Wenn der Herr will, dann werden wir das Land einnehmen, der Herr stehe uns bei, darum habt keine Angst. Und ich glaube, dass das ein Grundsatz ist, der nicht nur für Pastoren gilt, sondern eigentlich für alle Mitarbeiter in der Gemeinde, dass Gott uns deshalb in seine Mitarbeit nimmt. Warum? Damit wir ihn und sein Wort besser kennenlernen. Viele wissen das, wenn man mitarbeitet, wenn man sich vorbereitet auf den Kindergottesdienst oder auf dem Hauskreis, dann beschäftigt man sich selbst mit dem Wort Gottes und hat oft am meisten davon. Aber zum anderen auch, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, wenn es irgendwie dicke kommt. Denn das erlebt jeder im Dienst für Gott, dass es da Schwierigkeiten gibt und Situationen, wo man sich fragt, ey Herr, wie soll das denn bitte nochmal gut ausgehen? Was hast du denn dabei gedacht? Zur Not, ganz zur Not, oder auch vielleicht gar nicht so viel Not, würde Gott die ganzen Dinge ja auch ohne uns alle geregelt kriegen. Ja? Würde ein paar mehr Engel auf die Erde schicken und die Dinge ein bisschen anders managen. Aber er hat sich ja für uns Menschen entschieden, weil wir einen besonderen Beitrag leisten können, aber auch deshalb, weil der Dienst für Gott unser eigenes Leben bestimmen und verändern soll. Und das wünsche ich dir, dass durch diesen Dienst auch im Rückblick einfach dein Vertrauen zu Gott weiter wächst und die Freude an ihm dran zu bleiben. Ich will dem Herrn dienen. Warum? Weil er mein Leben einfach positiv und reich beschenkt hat. Ein 3. Gedanke, ich will dem Herrn dienen, weil ein neuer Lebensabschnitt vor dir liegt. Wir schauen ja heute ein bisschen in erster Linie zurück, das ist irgendwie ganz normal, ne? Aber man muss ja auch sagen, für Heinrich gibt es jetzt ja einen Doppelpunkt so mit dem heutigen Tag, ja? Also da hört ja nicht nur was auf, sondern da fängt etwas ganz Neues ein. Josua sagt auch diesen Satz genau deshalb, der sagt ihn ja nicht am Anfang seiner aktiven Dienstzeit so als Heerführer, aber er sagt ihn ja auch, weil er auch für die Zukunft noch was erwartet. Sein offizieller Job ist erledigt. Ja, das ist im Grunde so seine Rentenantrittsrede hier, die er hat. Aber trotzdem ist es nicht einfach das Ende, sondern er hat noch ganz viel vor. Und ein Pastor im Ruhestand hat folgenden schönen Satz gesagt: Der Ruhestand ist kein Anhängsel, sondern eine neue Lebensphase, auf die man sich freuen kann. Andere haben das so formuliert: Mit dem heutigen Tag hört ja meine Berufung nicht auf. Deine Berufung, deine Dienstaufgabe hier hört auf, aber die Berufung zum Leben mit Gott, die Berufung, sein Evangelium weiterzugeben, hört nicht auf. Und ich halte das für wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Mit dem heutigen Tag endet ja nicht nur ein langer, wichtiger Lebensabschnitt. Es beginnen auch für dich, Heinrich, neue Möglichkeiten. Und ich habe mich im letzten Jahr ein bisschen intensiver damit beschäftigt, was das eigentlich so bedeutet. Und da wird unheimlich viel drüber geschrieben. Und klar ist, das sagen viele Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen, dass unsere eigene Einstellung zum Leben, auch zum Altern, eigentlich entscheidend dazu beiträgt, wie das Ganze wird. Man sagt das so, also meine Einstellung zum Altern, mein Maß an Aktivität und die Haltung zu bestimmten Ereignissen bestimmen, ob ich im Alter zufrieden bin oder nicht. Und es gibt ganz viele Dinge, die wir natürlich nicht beeinflussen können. Wir können nicht beeinflussen, ob Gott uns irgendeine Erkrankung schickt. Aber generell gesprochen sagt man heute, dass das Alter stark davon abhängt, was ich oder du persönlich daraus mache. Es gibt heute noch richtig viele knackige 80-Jährige, die auch noch richtig gut unterwegs sind. Und da hast du noch 15 Jahre Zeit, aber das hoffen wir und wünschen wir dir, dass Gott dir das doch schenken möge. Und gleichzeitig darfst du auch gewisse Dinge verändern. Endlich nicht mehr ein Leben, das durch so viele Diensttermine getaktet ist. Das erleben ganz viele im Pastorendienst, aber auch in anderen Diensten, dass man sagt, oh, endlich diese enge Taktung hört auf. Endlich mehr Zeit für Familie und Freunde. Also drei deiner Töchter sind ja auch da, die freuen sich hoffentlich auch, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast in Zukunft. Ist das richtig? Naja, okay, ja. Gut. Aber auch endlich mal wieder was Neues ausprobieren. Das sagen auch ganz viele. Nicht nur was abschließen, sondern endlich mal wieder Zeit haben, was zu beginnen, was ich mir schon lange vorgenommen habe. Wir haben vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Mehr Zeit für Musik gehört auf jeden Fall auch dazu. Oder könnte ich mir vorstellen, dass die Gemeinde sich da auch drauf freuen kann. Der kommende Lebensabschnitt bietet, wenn Gott dir weiter Kraft und Gesundheit schenkt, noch weiter viele Möglichkeiten. Es ist ein Geschenk, dass wir heute einfach so eine verlängerte Lebenserwartung für dich haben. Und mein Wunsch für dich, aber auch für alle anderen Pastoren und für jeden Christen, der hier im Raum ist, ist, dass wir nicht mit 65 oder mit 66 oder mit 67 sagen, ich habe jetzt fertig, ja, ich habe fertig, ich bin aus dem Rennen raus, das war's. Sondern wir wollen den Blick bewahren, Gott hat noch weiter etwas mit uns vor. Etwas anderes, etwas Neues, aber definitiv, er hat noch etwas vor. Anders ausgedrückt, mal ein bisschen lapidar, ein bisschen lapidar. Du beziehst jetzt zwar Rente, aber das verdonnert dich ja nicht zum Nichtstun, sozusagen. Ne? Und das gilt für uns alle, sondern wir haben eine neue Freiheit in vieler verschiedener Hinsicht. Und ich wünsche dir, dass du das genießt, aber dass du das auch zur Ehre Gottes weiter gebrauchst. Und darum ein vierter und letzter Gedanke. Ich will dem Herrn dienen. Warum? Weil dein Vorbild auch in Zukunft zählt. Für Josua ist diese Rede auf dem sogenannten Landtag zu sichern der Ausstieg aus seinem offiziellen Amt. Und interessant ist aber, dass Josua hier in dieser Geschichte trotzdem nicht nur von sich persönlich redet, sondern dass er sogar auch das Volk nochmal richtig herausfordert. Dass er ihnen nochmal die Alternativen aufzeigt. Wem wollt ihr eigentlich dienen? Wollt ihr den Göttern dienen, die ihr vorher gedient habt, auf der anderen Seite des Jordans, oder wollt ihr mit ihm unterwegs sein? Entscheidet selbst, was ihr tun wollt. Seine alten Tage sind bei Josua sozusagen geistlich gesehen fast die besten. Und das gibt es immer wieder, dass man dann nochmal richtig aufblieht. Es gibt ganz unterschiedliche Geschichten und das haben wir auch im frommen Bereich. Wir haben manche Menschen, manche Verantwortungsträger in unseren Werken, in unseren Gemeinden, die, wenn sie alt sind, bitter werden. Vielleicht manchmal das Gegenteil sagen von dem, was sie früher verkündigt haben, die nur noch in der Meckerecke stehen oder wie auch immer. Oder die resigniert sind oder nur noch deprimiert. Und das ist richtig tragisch. Das tut richtig weh, wenn andere das miterleben dürfen. Aber es gibt auch das andere, und das finden wir bei Josua, das finden wir bei anderen Leuten auch, die je länger sie leben, desto dankbarer werden für das, was ihr Gott ihnen ist. Die authentisch bleiben, die das, was im Dienst oder im Leben schwer war, mit Gottes Hilfe gut verarbeitet haben. Weil jeder von uns hat auch mal den einen oder anderen blauen Fleck im Leben abbekommen. Aber die trotzdem das verarbeiten mit Gottes Hilfe. Und die eine ungebrochene geistliche Autorität haben, weil das Wesentliche, was wir im Leben zu sagen haben, was wir auch von Gott, von Jesus Christus zu sagen haben, das hängt nicht an unserem Amt. Und genau das spürt man bei Josua. Seine Autorität hängt nicht an einem Amt, sondern an der Beziehung zu seinem Herrn und an seiner Berufung. Josuas Ausstrahlung wird nochmal ersichtlich in dem Vers 31, in unserem Kapitel, das habe ich noch nicht gelesen, die Israeliten blieben auch nach Josuas Tod dem Herrn treu, solange noch die Ältesten lebten, die alles miterlebt hatten, was der Herr für Israel getan hatte. Josua hatte so einen Einfluss, so einen positiven Einfluss auf die Ältesten, dass sie das Volk Israel weiterführten, noch viele Jahre, genauso wie Gott es von ihnen gewollt hat. Solange die Generation Verantwortung trug, die also noch mit Josua gearbeitet hatte. Und ich wünsche dir das auch, dass du das erleben darfst, wie das, was du hier getan hast, wie das weiter Spuren zieht, wie der Segen weitergeht und wie du erleben darfst, dass Gott deinen Dienst auch im Nachhinein noch stärkt und bestätigt und dass du selbst einfach mit ganzer Freude in deiner Berufung, Jesus Christus zu dienen, mit ihm unterwegs zu sein, dass du da dabei bleibst. Ich will dem Herrn dienen. Dieser Satz gilt nicht nur für das offizielle Dienstleben, sondern bis der Herr uns holt oder bis er wiederkommt. Und dabei wünsche ich dir noch weiter viel Freude, lieber Heinrich. Amen.